Sommerlied 1920. Wenn der Sommer blaut, wenn der Penner klaut, wenn der Gastwirt stellt den Garten raus, pflanzt im Bumslokal sich mit einem Mal der beliebte Humorist was voller Haus. Und er tut als wie besoffen und der murmelt schwer betroffen. Schnödredünk, schnödredünk, den Refrain. Und ich immer mitten Schmidt, mit. Und ich immer mitten Schmidt. Und ich immer mitten Schmidt, mit. Und ich immer mitten Schmidt. Mancher Journalist weiß genau, wie's ist, wenn der Umsturz alle Seelen fasst. Und er sichert sich leis und vorsichtig, dass er nur den letzten Anschluss nicht verpasst. Der Zeitgeist pfeift, der Zeitgeist lockt, und ganz gesiegt ist halb geschmuckt. Schnettreden, schnettreden, den Refrain. Und sie immer mitten Schmidt, mit. Und sie immer mitten Schmidt. Und sie immer mitten Schmidt, mit. Und sie immer mitten Schmidt. Manches Volk ist blind, Fahnen wehen im Wind, Idealen geht die Farbe ab. Doch sie hängen dran, alle Mann für Mann, haben nichts gelernt von Willem bis zu Kapp. Führt auch Ludendorff sie in den Scheibenkleister, er bleibt doch der große deutsche Meister. Schnettreden, schnettreden, den Refrain. Und sie alle mitten mit Schmidt, mitten mit. Und sie alle mit.